Jeden verdammten Tag mache ich wieder dem Traum was vor. Flüster ihn dauernd in sowas von der großen Liebe, sie glauben sofort. Ich nenne sie Bibi, sie nennen mich Bubu. Sie wollen die Bifi, direkt in die Mumu. Ich mache auf Gentleman Prime mit meinem Fame und der Art, wie ich lebe. Ich sage, das habe ich schon lange nicht gesehen. Dein Duft ist perfekt, die Haare sie stehen. Auf einer Skala bis 10 bist du klar, eine 10, eine Barbie mit Brain. Ich lade sie ein in die Garage zu gehen mit dem Vorwand, wir wären wie Tarzan und Jane. Ich fick gut, ich spritz gut, aber danach kommt der Bitch-Move. Hektische Geste, ich zieh die Klamotten an, sag ihr die Pflicht ruft. Ha, tschüss, ich bin weg, schnell in das Auto, die Schlüssel gesteckt. Bye, bye, baby, bim, bim, AMG 570 PS. Rebel ist mies, lässiger Stil, wenn ich rede, hältst du die Fresse kapiert. Keine Zeit für dein Scheißgeweine, ich treffe zum Dinner heute Jessica Biel. Rebel ist best nach Beverly Hills, einfach ein Stecher für sich. Entweder schicken sie dreckige Pics, oder ich treffe mich nicht. Zu irgendeiner Zeit hat irgendeine Frau auf irgendeine Weise mein Herz gefickt und seitdem bin ich Casablanca, verarbeite nur meinen Schmerz, der sitzt. Sex läuft, Geschäft läuft, Rap Casablanca, Bad Boy. Zu irgendeiner Zeit hat irgendeine Frau auf irgendeine Weise mein Herz gefickt und seitdem bin ich Casablanca, verarbeite nur meinen Schmerz, der sitzt. Sex läuft, Geschäft läuft, Rap Casablanca, Bad Boy. Jeden verdammten Tag lassen sich wieder die Frauen auf mich ein. Sie glauben mir gleich mit der Hoffnung, dass ich eine Ausnahme sei. Ja, ja. Bin ich mit ihm fertig, dann meinen sie alle, du tickst wie die anderen. Und dass ich kein bisschen Verstand hab. Baby, ich bin Casablanca, baby. Ich erzähle ihnen nebenbei, wie viel auf meinem scheiß Konto so liegen. Ne Menge. Öffne den Gürtel von Gucci und starte die Lokomotive. Einige Weiber wollen kuscheln und erzähle mir was von ihrem Kopfkissen. Meinen sie wären keine Popgäste und landen sofort auf der Blockliste. Schrott, Pisse, komm bitte, gib mir deinen Arsch und sei ruhig. Versuch dich gar nicht zu wehren, ich nehme sie allesamt durch. Düsseldorf Kö, ich treffe die Muttis und ess mit ihnen Sushi. Indiana Kodex, ich mach mit ihnen alles, doch leck keine Muschi. Rebel ist Boss, wer will den Cock, her mit dem Kopf. Ich gebe dir heute das volle Programm und du läufst, als hättest du mit Pferden gepoppt. Ich bin der Meister da drin, die Frauen im Bett zu werfen. Baby, ich breche die Herzen, sorry, wenn meine Versprechen nur leer sind. Ich seh dir in die Augen, Kleines. Zu irgendeiner Zeit hat irgendeine Frau auf irgendeine Weise mein Herz gefickt. Und seitdem bin ich Casablanca, verarbeite nur meinen Schmerz, der sitzt. Sex läuft, Geschäft läuft, Rap Casablanca, Bad Boy. Zu irgendeiner Zeit hat irgendeine Frau auf irgendeine Weise mein Herz gefickt. Und seitdem bin ich Casablanca, verarbeite nur meinen Schmerz, der sitzt. Sex läuft, Geschäft läuft, Rap Casablanca, Bad Boy.